Crispino, sage doch, wie lange machst du noch dir ein vergebliches Vergnügen, mich allenthalben zu belügen, zu belügen? Crispino, sage doch, wie lange machst du noch dir ein vergebliches Vergnügen, mich allenthalben zu belügen, zu belügen? Du musst mir ja dich auszulachen gönnen, es glauben alle, die uns kennen. Nicht übels dir von mir, nichts Gutes mir von dir. Du musst mir ja dich auszulachen gönnen, es glauben alle, die uns kennen. Nichts Übels dir von mir, nichts Gutes mir von dir.